verloren, weil so viel daran hängt. Sagen sie ja, dann sagen wir nein. Lassen die Werte nicht zerstören. Voll gar nicht erst dazugehören. Denn wir stehen allein hier in den Trümmern ihrer Welt. Mit Blut im Herzen und auf uns selbst gestellt. Wir haben alles vor uns, auch wenn wir verlieren. Der Dämmerung entgegen, dann kann uns nichts passieren. Was sie haben, interessiert uns nicht, weil es keine Bedeutung hat. Was wir suchen, hat mehr Gewicht, davon werden wir niemals satt. Für besser hielten wir uns nie, für uns ist es so normal. Und das war unsere eigene Wahl. Denn wir stehen allein hier, in den Trümmern ihrer Welt. Mit Blut im Herzen und auf uns selbst gestellt. Wir haben alles vor uns, auch wenn wir verlieren. Der Dämmerung entgegen, dann kann uns nichts passieren. Nichts passieren, der Dämmerung entgegen, dann kann uns nichts passieren.